haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute von Quoten und Toten. Im Fernsehen erzählte ein amerikanischer Anwalt, dass er eine Schadenersatzklage gegen einen Fernsehsender erwägen würde, weil er sich bei einer Sendung dermaßen aufgeregt hatte, dass er am nächsten Tag mit heiserer Stimme vor Gericht erschien und prompt verlor. Ich traf mich in einem Restaurant mit Herrn Ludwig, der ganz andere Sorgen hatte. Ich besitze ein Grundstück mit drei kleinen Häusern. Zwei davon sind baufällig. Leider fehlt mir das Geld, um die Häuser renovieren zu lassen. Und ich soll jetzt die Häuser in die Luft jagen? Im Gegenteil, sie sollen nach dem rechten sehen. Und was ist mit dem linken Haus? Ich habe die beiden Häuser an einer Fernsehproduktionsgesellschaft vermietet. Für eine neue Show, Liebe Nachbarn oder so ähnlich. Ich ahnte jedoch nicht, was auf mich zukommen würde. Vermutlich genau das, was der Titel verspricht. Ein paar bescheuerte Nachbarn und ein paar noch bescheuertere Fernsehleute. Die Leute spielen auf meinem Grundstück Krieg. Die Nachbarn gehen sich gegenseitig an den Kragen. Es klang alles so harmlos. Zwei zusammengewürfelte Paare, die sich gegenseitig nerven sollen, bis schließlich ein Paar aufgibt. Das ist leider völlig aus dem Ruder gelaufen. Und weshalb beschweren Sie sich nicht beim Produzenten? Das wollte ich ja. Aber der Produzent ist spurlos verschwunden. Der Moderator der Sendung sagt, dass er jetzt der neue Chef sei. Und er verweigert mir den Zutritt auf das Grundstück. Und was ist mit dem dritten Haus? Darin wohnte ich. Dann konnten Sie genau beobachten, was in den beiden anderen Häusern geschah. Es war unerträglich. Tag und Nacht Lärm, Schreie, Schüsse. Ich musste fliehen. Zudem hatte sich der Produzent den Mann im Haus eingenistet. Das wird alles von fix installierten Kameras gefilmt. In meinem Haus sind die Monitore. Ich hielt es nicht mehr aus. Ich will meine Häuser wiederhaben. Weshalb schmeißen Sie die Leute nicht einfach raus? Man hat mich mit einer Schusswaffe bedroht. Ich sage das zwar nur ungern, aber für so etwas ist die Polizei zuständig. Und am nächsten Tag steht mein Name in jeder Zeitung und ganze Horden von Reportern verfolgen mich und dringen in meine Intimsphäre ein. Nein, danke. Ich bitte Sie, dem Spuk ein Ende zu setzen. Er zückte seine Brieftasche und zeigte mir mehrere gut aussehende Argumente. Ich rüstete mich für den Ausflug ins Reich der Bildröhre, indem ich vor dem Spiegel ein Grinsen übte, mit dem ich bei jedem Sender spielend ins Hauptabendprogramm gerutscht wäre. Das Grundstück betrat ich in Begleitung des Moderators, dessen Grinsen auch nicht übel war. Ein grandioses Spiel. Wir werden damit Fernsehgeschichte schreiben. Das sagen alle und doch gleicht sich der Schrott, den man jeden Abend zu sehen kriegt. Bei unserem Spiel, da geht es um Emotionen, Intelligenz und Ausdauer. Und was soll an einem Nachbarschaftskrieg intelligent sein? Die beiden Paare haben nur ein beschränktes Budget. Sie dürfen das Areal nicht verlassen, können aber via Internet alles bestellen, solange sie es bezahlen können. Da war doch eben noch ein Hund. Bedauerlich. Eines der Paare hat via Internet auf einem russischen Server ein paar Tellerminen gekauft. Spottbillig. Es stellte sich jedoch heraus, dass fast alle Attrappen waren. Das klang aber nicht nach Attrappe. Na ja, eine bis zwei waren scharf. Vor zwei Tagen traf es eine Katze. Wie hoch ist der Preis für dieses schwachsinnige Spiel? 200.000 Franken. Ja, bei uns wird niemand auf einer Insel ausgesetzt. Wir zeigen den ganz normalen Wahnsinn. Nachbarn im Krieg. Mehrere Sender sind daran interessiert. Und was ist das? Eine Maschinengewehrattrappe. Die Schusswaffen sind echt, aber die Teilnehmer haben sich schriftlich dazu verpflichtet, nicht auf lebenswichtige Organe zu zielen. Der Moderator fasste mir in anschaulichen Worten zusammen, was in den vergangenen Tagen alles geschehen war. Es klang nach Bürgerkrieg und Seifenoper. Ich nutzte eine Feuerpause und betrat eines der Häuser. Der Moderator informierte die Mitspieler via Handy und ich betrat eine ungeheizte Stube. Wir geben Ihnen 10 Minuten. Danach können wir für nichts garantieren. Genau. Sie müssen sich an die Spielregeln halten. Der Hausbesitzer macht sich Sorgen um sein Hab und Gut. Na und? Was kümmert das uns? Wir möchten gewinnen. Das ist unser legitimes Recht. Genau. Mit den 100.000 Franken kann ich ein neues Leben beginnen. Und ich mein altes fortsetzen. Mich plagen Schulden, aber nicht mehr lange. Genau. Mich plagen Schaufenster, aber nicht mehr lange. Und wo steckt der Produzent dieser tollen Sendung? Von Almen. Der liegt hinter dem Haus. Genau, schon seit Tagen. Der Produzent liegt seit Tagen hinter dem Haus. Ja, wahrscheinlich hat er die Spannung nicht mehr ertragen. Er war Raucher. Und Sie wissen ja, dass Raucher dazu neigen, eines Tages tot umzukippen. Genau, mein Vater ist eines Tages einfach so. Hat zwar nicht geraucht, ist aber einfach umgekippt. Der Produzent liegt tot im Garten. Das sagten wir doch schon. Können wir jetzt weitermachen? Wir suchen auf dem Internet nach günstigen Zutaten für Rohrbomben. Genau. Kennen Sie sich aus in Chemie? Nein, aber ich interessiere mich brennend für Leichen. Dann schaffen Sie diesen von Almen weg. Liegt sowieso nur herum. Bin gestern wieder beinahe über ihn gestolpert. Er riecht auch schon ziemlich penetrant. Genau. Es war kalt draußen, aber irgendwie ist er nicht tiefgefroren. Ich ging nach unten und schaute mich im Garten um. Dabei wurde ich von den Nachbarn mit Ferngläsern beobachtet. Der Moderator stand derweil hinter einem Baum und sprach in sein Handy. Die Leiche des Produzenten lag hinter dem Haus, neben einer Regentonne. Die kriegerischen Nachbarn hatten sich hinter die Fassaden ihrer Häuser zurückgezogen. Und ich stand am Abend hinter dem Haus zusammen mit einem Polizisten, der sich über allerlei wunderte. Die Leute, die hier wohnen, wohnen eigentlich gar nicht hier. Die Nachbarn sind keine Nachbarn, benehmen sich aber wie Nachbarn. Und die Leiche ist ein Fernsehproduzent, der den Nachbarn, die keine sind, 200.000 Franken bezahlt, damit sie die anderen Nachbarn, die ebenfalls keine sind, aus dem Haus jagen, das ihnen nicht gehört. Doku-Seifenoper oder so ähnlich nennt man das. Üble Sache, Maloney. Die Welt ist aus den Fugen. Früher machte man Serien mit Polizisten, wie dieser Glatzkopf oder Derek. Das war noch Qualität, Maloney. Am Ende siegte das Gesetz. Und heute siegt die Einschaltquote. Deshalb taugen echte Polizisten nicht fürs Fernsehen. Sie würden höchstens die Einschlafquote erhöhen. Was ist eigentlich mit diesem Herrn von Almen geschehen? Wurde er ermordet? 4 Schüsse. Früher wurde noch mit Präzision geschossen. Heute macht man alles mit Quote. Man schießt 4-mal und hofft, dass einer davon tödlich ist. Wo ist bloß die Qualität geblieben, Maloney? Sicherlich nicht in der Polizeikantine. Egal, Maloney, wir werden alle Nachbarn im Umkreis von 1 Kilometer befragen. Aber das sind Tausende von Menschen. Um einen Mord aufzuklären, ist uns kein Aufwand zu groß. Vielleicht sollten Sie mit den Nachbarn in den beiden Häusern beginnen. Ich glaube kaum, dass sich in den vergangenen Tagen andere Leute auf dieses Grundstück wagten. Das stimmt nicht ganz. Es gab jeweils am Morgen zwischen 9 und 10 Uhr eine Art Waffenstillstand, damit die Kuriere all den Kram ausliefern konnten, den die beiden Paare auf dem Internet bestellt hatten. Was sind das für Leute, die sich an einem solchen Spiel beteiligen? Das müssen Sie den Moderator der Sendung fragen. Der ist allerdings wie vom Erdboden verschluckt. Was ihn natürlich verdächtig macht. Früher oder später wird auch die Polizei zu diesem Schluss kommen. Früher oder später landet jeder Privatdetektiv im Armenhaus oder in der Trickheilanstalt. Sie haben immerhin noch die Wahl, Maloney. Die hat der gute Herr von Almen nicht mehr. Wahrscheinlich produziert er jetzt auf Wolke 7 das himmlische Weihnachtssingen mit Elvis und Rex Gildo. Machen Sie diesem Spuk ein Ende. Ich möchte meine Häuser wiederhaben. Schön der Reihe nach. Name, Geburtsdatum, Bürgerort. Ziemlich genervt gab mein Klient die geforderten Auskünfte. Als ich doch auch noch nach seiner Schuhgröße gefragt wurde, stampfte er wütend davon. Zusammen mit dem trüben Auge des Gesetzes besuchten wir Herrn Wiesner und Frau Bosshardt. Was ist los? Was hat die Polizei auf dem Gelände verloren? Gehört das zum Spiel? Haben die anderen aufgegeben? Oh, das wäre natürlich toll. Wir können endlich zusammen in die Karibik fliegen und es tun, so oft wir möchten, ohne dass uns diese dämlichen Kameras dabei beobachten. Wir tun gar nichts, bis nicht klar und eindeutig feststeht, dass wir gewonnen haben. Ja, was ist nun? Arbeiten Sie für die Produzenten? Der Produzent ist tot und der Moderator hat Reis ausgenommen. Aber das geht doch nicht. Wer ist jetzt für das Spiel zuständig? In diesem Haus wird nicht mehr gespielt. Herr von Almen wurde hinter dem Nachbarhaus ermordet aufgefunden. Ich bin hier, um Sie zu dem Mord zu befragen. Und was ist mit dem Preisgeld? Lass doch für einmal das Geld Geld sein. Wir sollten eine Schweigeminute für den Produzenten, also ein paar Sekunden, nur so als Erinnerung. Ach was, mit Heucheln wird man nie reich. Aber man findet seinen inneren Frieden. Ich werde jetzt in mich gehen und schweigen. Schweigen können Sie woanders. Zuerst beantworten Sie meine Fragen. Name, Geburtsdatum und Bürgerort. Sie halten sich aus den laufenden Ermittlungen raus, Maloney. Und jetzt zu Ihnen. Name, Geburtsdatum, Schuhgröße. Oh, das ist ein Witz, sag mir, dass ich träume. Wer kriegt die 200.000, wenn das Spiel vorzeitig abgebrochen wird? Wird es aufgeteilt? 50.000 wären immerhin etwas. Ach was, die da drüben haben doch längst aufgegeben. Wir sind die Sieger. Was mit dem Licht? Eine falsche Bewegung und ich schieße. Die haben uns den Strom gekappt, diese Verbrecher. Ja, wir müssen sofort etwas unternehmen. Wo hast du die Handgranaten, Fiona? Vielleicht geht der Polizei demnächst ein Licht auf und verhaftet alle vier. Diese Leute sind gemeingefährlich. Nur keine Panik, Maloney. Ich werde mich darum kümmern. Frau, Sie wissen ja schon, wie Sie heißen. Bossart, Fiona Bossart. Hände weg von den Handgranaten. Ich werde mich jetzt zur Tür tasten. Ja, ja. Und ich gehe zum Fenster und beobachte die Feinde. Und ich bleibe stehen und warte, bis sich der Fuß, der auf meinem Fuß steht, in Bewegung setzt. Schon gut, Maloney. Ich gehe jetzt zur Tür. Ich habe in einem Film gesehen, dass es genügt, wenn man beide Arme geradeaus streckt und sich dann auf seinen Instinkt verlässt. Hey, das ist sexuelle Belästigung. Das war keine Absicht, Frau Bossart. Laut Dienstreglement sind Berührungen, die ohne Absicht erfolgen, kein Anlass für ein Disziplinarverfahren. Und weshalb spüre ich Ihre Hände noch immer? Weil ich sonst das Gleichgewicht verliere. Er hat mich losgelassen. Das haben wir gehört. Fiona, komm zum Fenster. Die da drüben haben auch kein Licht. Vielleicht ist das ein Trick, ein Ablenkungsmanöver. Der Polizist kroch zur Tür und rollte wenig später die Treppe hinunter. Ich folgte ihm, konnte ihn jedoch im Garten nicht mehr sehen. Dafür blendeten mich zwei Taschenlampen. Was ist eigentlich los? Wir haben keinen Strom mehr im Haus. War das eine Aktion der anderen? Die haben auch kein Licht mehr. Offenbar sind in diesem albernen Spiel endgültig die Lichter ausgegangen. Aber das geht doch nicht. Wo bleibt da das Fair Play? Genau. Wir haben uns immer an die Spielregeln gehalten. Und wenn nicht, dann nur, weil wir von den anderen dazu gezwungen wurden. Die kennen keine Skrupel. Die gehen über Leichen. Bis jetzt gibt es nur eine Leiche. Und die wurde hinter ihrem Haus gefunden. Eine Unterstellung. Eine bösartige. Genau. Wieso sollten wir die Leiche hinter unserem Haus verstecken? Halten Sie uns für blöd oder was? Wann haben Sie von Almen zum letzten Mal gesehen? Lebend? Gut geraten. Das war vor 2 Tagen. Er kam vorbei und erzählte uns, dass bereits mehrere ausländische Sender an der Spielshow interessiert seien. Genau. Sogar die Japaner möchten uns siegen sehen. Ja, noch ist es nicht so weit. Wir müssen achtsam bleiben. Siehst du, Wissner und die Bossart beobachten uns. Die führen etwas im Schilde, garantiert. Tatsächlich sah ich eine Bewegung hinter einem Fensterladen. Ich befürchtete einen Handgranatenwurf, doch stattdessen öffnete sich ein Fenster und die beiden Paare begannen sich wüst zu beschimpfen. Ich flüchtete und fuhr zurück in mein Büro. Dort rief ich meinen Klienten an, der mir mitteilte, dass der Moderator der neuen Fernsehshow mit dem Preisgeld abgehauen war. Mein Klient saß in einer heruntergekommenen Kneipe, in der auf riesigen Tellern riesige, fetttriefende Portionen serviert wurden. Mein Magen machte sich unangenehm bemerkbar und Herr Ludwig spülte den letzten Bissen mit einem Glas Bier hinunter. Danach machte er mir Vorwürfe. Sie haben noch immer nichts unternommen, um die beiden Häuser zu räumen. Der Mord hat meinen Zeitplan ein wenig durcheinandergebracht. Weshalb verhaftet die Polizei nicht einfach die beiden Paare? Illegaler Waffenbesitz ist doch strafbar, oder? Die Polizei hat Wichtigeres zu tun. Vermutlich proben die schon für die Weihnachtsaufführung in der Polizeikantine. Ich habe mich erkundigt. Der Produzent und der Moderator waren die alleinigen Gesellschafter einer GmbH, über die dieses Spiel produziert wurde. Jetzt ist der Produzent tot und der Moderator hat sich abgesetzt. Also ist keiner mehr da, der für die Produktionsfirma sprechen kann. Damit ist auch der Vertrag, den ich mit der Firma abschloss, nichtig, oder? Ich bin glücklicherweise kein Jurist. Aber meine Nase sagt mir, dass der Moderator nichts mit dem Mord an den Produzenten zu tun hat. Dann war es einer der Mitspieler? Oder ein entnervter Vermieter. Sie verdächtigen mich? Das ist absurd. Sie fürchteten um ihr Hab und Gut. Und weshalb sollte ich Sie engagieren? Damit Sie mich des Mordes überführen. Manche Auftraggeber halten sich für ungemein clever. Ich halte mich nicht für clever. Ich habe mich nie für clever gehalten. Wenn ich das Grundstück und die Häuser nicht geerbt hätte, dann säße ich jetzt mittellos hier. Ich bin nicht clever. Die anderen sind clever. Die machen die guten Geschäfte. Und ich schaffe es nicht einmal, 5.000 Franken an der Börse so anzulegen, dass in 5 Jahren 1 Million daraus wird. Er stürzte sich ins Jammertal und bestellte einen Schnaps. Ich schloss mich ihm alkoholisch an und trank einen Whisky. Am nächsten Morgen telefonierte ich mich durch die Fernsehstationen und am Nachmittag traf ich eine Frau, die bei mir durchaus für hohe Einschaltquoten gesorgt hätte. Wir werden zurzeit mit solchen Formaten überschwemmt. Diese Robinson-Geschichte war zwar läppisch, aber erfolgreich. Naja, aber die nächste Doku-Soap, die müsste wesentlich dramatischer sein. Vielleicht sollten Sie ein paar Fernsehleute 3 Wochen in die betriebseigene Kantine sperren und alles filmen. Solche Formate gibt es schon, nicht? In Holland ist eine Serie sehr erfolgreich, in der eine Gruppe von Leuten in einem speziell dafür gebauten Wohncontainer leben. Naja, aber dieser Psychosumpf, der interessiert mich jedoch nicht, nicht? Also ich möchte mit Qualität für Quoten sorgen, nicht? Andere bevorzugen Quote und Tote. Zum Beispiel die Produzenten der Nachbarschaftsshow. Das ist unter unserem Niveau. Wir produzieren 2 neue Serien, live aus der Tierklinik und live aus dem Bordell, nicht? Das ist Leben pur und nicht inszenierter Nachbarschaftskrieg. Und welcher Sender wird die Nachbarschaftsshow ausstrahlen? Keiner. Wir haben uns die Exklusivrechte für die nächsten 3 Jahre gesichert. Aber das Format überzeugt uns nicht. Ich habe das den Produzenten mitgeteilt. Sie erhalten eine vertraglich abgemachte Entschädigung. Ich bedankte mich für die erhellenden Worte und fuhr auf das Grundstück, traf aber weder meinen Klienten noch die beiden Paare an. In meinem Büro entdeckte ich ein Fax, auf dem mir mitgeteilt wurde, dass meine Anwesenheit im Polizeipräsidium dringend erwünscht wurde. Tatsächlich wurde ich mit offenen Armen empfangen. Setzen Sie sich, Maloney, und halten Sie den Mund. Das ist gegen die Spielregeln. Wir müssen zurück in das Haus. Genau. Wir werden Sie sonst verklagen, weil wir wegen der Polizei das Spiel verlieren. Was denn? Die Polizei wurde aktiv unter 2 Personen aufs Mal verhaftet. Was für ein unmenschlicher Kraftakt. Wir haben bei Ihnen, Herr Deuss, und bei Ihnen, Frau Antonen, je eine Schusswaffe sichergestellt. Na und? Das gehört zum Spiel. Die anderen sind ebenfalls bewaffnet. Genau. Wir haben die Waffen sozusagen aus Notwehr gekauft. Aus den beiden Waffen wurde je ein Schuss auf Herrn von Almen abgegeben. Da schau her. Und woher stammen die beiden anderen Schüsse? Soll ich raten? Der Reihe nach. So, es ist soweit. Wir sind gleich vollzählig. Noch mehr illustre Gäste. Vielleicht sollte ich duschen und mich umziehen. Das geht so nicht. Ich möchte einen Anwalt sprechen. Ich plädiere auf unschuldig in allen Anklagepunkten. Frau Antonen hat beide Waffen benutzt. Genau. Aber halt jetzt, was erzählst du da? Ach, das ist ja unverschämt. Ich werde dich... 2 mürrisch dreinschauende Beamte trennten die beiden und wenig später füllte sich der Raum mit dem anderen Paar. Der Polizist versuchte, den Überblick zu behalten und ich lehnte mich an die Wand und wartete auf meinen Auftritt. Das ist das Letzte. Weshalb sind die auch hier? Die waren vor uns da. Wir haben gewonnen. Wir haben nicht aufgegeben. Wir wurden entführt, verhaftet und genötigt. Genau. Der heutige Tag zählt nicht. Ich verlange, dass der heutige Tag gestrichen wird. Das Spiel geht morgen weiter. Das Spiel geht überhaupt nicht weiter. Sie sind alle verhaftet. Auf der Stelle. Verhaftet? Ja, aber warum, weshalb, wieso? Hast du etwas Ungesetzliches getan, Fiona? Scheinheiligkeit kann vor Gericht strafverschärfend wirken. Wir haben 4 Schusswaffen sichergestellt. Aus allen 4 Schusswaffen wurde je ein Schuss abgegeben. Und alle diese Schüsse trafen ein und dieselbe Person. Ach, das ist doch Unsinn. Weshalb sollten wir von Almen umbringen? Er war der Produzent der Sendung. Genau. Wir hatten keinen Grund. Und wir hatten alle ein Alibi. Du sagst es, Silvia. Niemand kann uns etwas beweisen. Und vor allem gibt es kein Motiv. Und ob es das gibt. Der Produzent wollte das Spiel abbrechen und hat das den Kandidaten mitgeteilt. Sie aber wollten weiterspielen. Tatsächlich, Maloney, Wir haben unser Computer gefüttert, aber er hat kein Motiv gefunden. Vielleicht haben Sie die Schuhgröße der Kandidaten falsch eingegeben. Egal, Maloney. Früher oder später werden die vier die Tat gestehen. Das werden wir nicht. Genau. Würde sich denn ein Geständnis strafmildernd auswirken? Ich meine, Herr Deuss hat sein Leben schon mehr oder weniger... Naja, Sie wissen schon, was ich meine. Und auch Frau Antonen. Bitte? Ja, ich aber fühle mich noch jung und Fiona, naja, ich weiß nicht. In 10 Jahren wird unsere Liebe nicht mehr so knackig sein, nicht wahr? Er macht schlapp, das darf doch nicht wahr sein. Diese Männer! Genau, zu nichts zu gebrauchen. Tatsächlich gestand Kaspar Wiesner wenig später mit seiner Waffe einmal auf den Produzenten geschossen zu haben. Die drei anderen schlossen sich ihm wenig später an. Der Moderator kam einen Monat später, abgebrannt und müde, in die Schweiz zurück. Die Nachbarschaftsshow wurde nie ausgestrahlt, einige Raubkopien aber wurden unter den Ladentischen zu Höchstpreisen gehandelt. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten von Quoten und Toten.